Краткий курс немецкого разговорного языка. Город. Прибытие. Паспортный контроль. Passkontrolle. Wo ist die Passkontrolle? Где паспортный контроль? Wo ist die Passkontrolle? Hier ist mein Reisepass. Вот мой паспорт. Hier ist mein Reisepass. Ich habe einen Diplomatenpass. У меня дипломатический паспорт. Ich habe einen Diplomatenpass. Hier ist mein Einreisevisum. Вот моя въездная виза. Hier ist mein Einreisevisum. Hier ist mein Ausreisevisum. Вот моя выездная виза. Hier ist mein Ausreisevisum. Hier ist mein Transitvisum. Вот моя транзитная виза. Hier ist mein Transitvisum. Ich reise geschäftlich, dienstlich. Цель моей поездки – деловая. Ich reise geschäftlich, dienstlich. Ich reise als Tourist. Цель моей поездки – туризм. Ich reise als Tourist. Ich reise privat. Цель моей поездки – личная. Ich reise privat. Ich fahre nach Österreich. Я еду в Австрию. Ich fahre nach Österreich. Mein Name ist... Моя фамилия... Mein Name ist... Die Kinder sind in meinem Pass eingetragen. Дети вписаны в мой паспорт. Die Kinder sind in meinem Pass eingetragen. Mein Kind ist im Pass meiner Frau eingetragen. Ребенок вписан в паспорт жены. Mein Kind ist im Pass meiner Frau eingetragen. Helfen Sie mir bitte beim Ausfüllen dieses Formulars. Помогите мне заполнить этот бланк. Helfen Sie mir bitte beim Ausfüllen dieses Formulars. Wo muss ich unterschreiben? Где я должен расписаться? Wo muss ich unterschreiben? Таможенный контроль. Zollkontrolle. Wie komme ich zum Zollamt? Как пройти в таможню? Wie komme ich zum Zollamt? Ich brauche eine Zollerklärung. Мне нужен бланк таможенной декларации. Ich brauche eine Zollerklärung. Ich habe nichts zu verzollen. Мне нечего заявить в декларации. Ich habe nichts zu verzollen. Hier ist meine Einfuhrgenehmigung. У меня лицензия на ввоз. Hier ist meine Einfuhrgenehmigung. Hier ist die internationale Impfbescheinigung. У меня международное свидетельство о вакцинации. Hier ist die internationale Impfbescheinigung. Hier ist die Quittung. У меня квитанция. Hier ist die Quittung. Hier ist mein internationaler Versicherungsschein. У меня международное страховое свидетельство. Hier ist mein internationaler Versicherungsschein. Hier ist die Zollgenehmigung. У меня разрешение о таможне. Hier ist die Zollgenehmigung. Ich habe nur Dinge des persönlichen Bedarfs. У меня только вещи личного пользования. Ich habe nur Dinge des persönlichen Bedarfs. Ich habe eine Stange Zigaretten mit. Я везу с собой блок сигарет. Ich habe eine Stange Zigaretten mit. Ich habe 2 Flaschen Wodka mit. Я везу с собой 2 бутылки водки. Ich habe 2 Flaschen Wodka mit. Ich habe einige Geschenke und Souvenirs bei mir. У меня есть несколько подарков и сувениров. Ich habe einige Geschenke und Souvenirs bei mir. Müssen diese Sachen verzollt werden? Эти вещи облагаются пошлиной? Müssen diese Sachen verzollt werden? Ich habe keine ausländische Währung. У меня нет иностранной валюты. Ich habe keine ausländische Währung. Ich habe Rubel. У меня столько-то рублей. Ich habe Rubel. Welche Zollgebühren habe ich zu bezahlen? Какую пошлину я должен заплатить? Welche Zollgebühren habe ich zu bezahlen? Самолет. Flugzeug. An welchen Tagen fliegen die Maschinen nach Moskau? По каким дням летают самолеты на Москву? An welchen Tagen fliegen die Maschinen nach Moskau? An welchen Tagen fliegen die Maschinen nach St. Petersburg? По каким дням летают самолеты до Санкт-Петербурга? An welchen Tagen fliegen die Maschinen nach St. Petersburg? An welchen Tagen fliegen die Maschinen nach Berlin? По каким дням летают самолеты на Берлин? An welchen Tagen fliegen die Maschinen nach Berlin? Wann fliegt die nächste Maschine nach? Когда следующий рейс на? Ist das ein Direktflug? Этот рейс прямой? Ist das ein Direktflug? Ist der Flug mit Zwischenlandung? Есть ли промежуточная посадка? Ist der Flug mit Zwischenlandung? Wo landet das Flugzeug? Где самолет делает посадку? Wo landet das Flugzeug? Wie lange dauert der Flug? Какая продолжительность полета? Wie lange dauert der Flug? Wann landet das Flugzeug in? Когда самолет прибывает в? Wann landet das Flugzeug in? Wann ist die Abflugzeit für? Когда отправляется рейс номер? Wann ist die Abflugzeit für? Wann muss ich auf dem Flugplatz sein? Когда я должен быть в аэропорту? Wann muss ich auf dem Flugplatz sein? Ich möchte meinen Rückflug bestätigen lassen. Я хотел бы подтвердить свой обратный рейс. Ich möchte meinen Rückflug bestätigen lassen. Ist der Flughafen weit von der Stadt? Аэропорт далеко от города? Ist der Flughafen weit von der Stadt? Welcher Bus fährt zum Flughafen? Какой автобус идет до аэропорта? Welcher Bus fährt zum Flughafen? Hat man schon den Flugnummer ausgerufen? Уже объявили рейс номер? Hat man schon den Flugnummer ausgerufen? Hat man schon die Flugabfertigung ausgerufen? Уже объявили регистрацию? Hat man schon die Flugabfertigung ausgerufen? Hat man schon die Landung ausgerufen? Уже объявили посадку? Hat man schon die Landung ausgerufen? Hat das Flugzeug Verspätung? Самолет опаздывает? Hat das Flugzeug Verspätung? Wo ist die Abfertigung? Der Wartesaal. Где посадка? Зал ожидания. Wo ist die Abfertigung? Der Wartesaal. Wo ist die Abfertigung? Где регистрация? Wo ist die Abfertigung? Wann ist die Abfertigung? Когда регистрация? Wann ist die Abfertigung? Hier ist mein Flugticket. Вот мой билет. Hier ist mein Flugticket. Hier ist mein Reisepass. Вот мой паспорт. Hier ist mein Reisepass. Hier ist mein Gepäck. Вот мой багаж. Hier ist mein Gepäck. Hier ist mein Handgepäck. Вот моя ручная кладь. Hier ist mein Handgepäck. Kann ich diese Tasche mitnehmen? Я могу взять эту сумку с собой. Kann ich diese Tasche mitnehmen? Wie viel muss ich für das Übergepäck zahlen? Сколько мне платить за лишний вес? Wie viel muss ich für das Übergepäck zahlen? Helfen Sie mir bitte beim Anschnallen. Помогите мне, пожалуйста, пристегнуть ремни. Helfen Sie mir bitte beim Anschnallen. Helfen Sie mir bitte meinen Sitz zu verstellen. Помогите мне, пожалуйста, откинуть кресло. Helfen Sie mir bitte meinen Sitz zu verstellen. Wann sollen wir landen? Когда мы должны приземлиться? Wann sollen wir landen? Ich fühle mich schlecht. Мне плохо. Ich fühle mich schlecht. Mir ist übel. Меня тошнит. Mir ist übel. Die Ohren tun mir weh. У меня очень болят уши. Die Ohren tun mir weh. Bringen Sie mir bitte Wasser. Дайте мне, пожалуйста, воды. Bringen Sie mir bitte Wasser. Bringen Sie mir bitte eine Tüte. Дайте мне, пожалуйста, гигиенический пакет. Bringen Sie mir bitte eine Tüte. Багаж. Gepäck. Wo ist die Gepäckannahme? Где прием багажа? Wo ist die Gepäckannahme? Wo ist die Gepäckausgabe? Где выдача багажа? Wo ist die Gepäckausgabe? Soll ich dieses Gepäck aufgeben? Мне нужно сдать этот багаж. Soll ich dieses Gepäck aufgeben? Ich möchte mein Gepäck abfertigen lassen. Я хочу зарегистрировать багаж. Ich möchte mein Gepäck abfertigen lassen. Wo kann ich mein Gepäck aufgeben? Где я могу сдать багаж? Wo kann ich mein Gepäck aufgeben? Wo kann ich mein Gepäck abholen? Где я могу получить багаж? Wo kann ich mein Gepäck abholen? Ich möchte bitte mein Gepäck. Выдайте, пожалуйста, мой багаж. Ich möchte bitte mein Gepäck. Hier ist mein Gepäckschein. Вот квитанция. Hier ist mein Gepäckschein. Gepäckträger. Носильщик. Gepäckträger. Bitte zur Gepäckaufbewahrung. Пожалуйста, к камере хранения. Bitte zur Gepäckaufbewahrung. Bitte zum Taxistand. Пожалуйста, к стоянке такси. Bitte zum Taxistand. Bitte zur Bushaltestelle. Пожалуйста, к остановке автобуса. Bitte zur Bushaltestelle. Was bekommen Sie? Was bin ich Ihnen schuld? Сколько я вам должен? Was bekommen Sie? Was bin ich Ihnen schuld? Wo ist die Gepäckaufbewahrung? Где камера хранения? Wo ist die Gepäckaufbewahrung? Поезд. Eisenbahn. Wie komme ich zum Bahnhof? Как проехать на вокзал? Wie komme ich zum Bahnhof? Gibt es einen Zug, der direkt nach Paris fährt? Есть ли поезд прямого сообщения до Парижа? Gibt es einen Zug, der direkt nach Paris fährt? Gibt es einen Zug, der direkt nach Köln fährt? Есть ли поезд прямого сообщения до Кёльна? Gibt es einen Zug, der direkt nach Köln fährt? Bitte eine Karte für den Flug nach... Дайте, пожалуйста, билет до... Bitte eine Karte für den Flug nach... Wie viel kostet eine Fahrkarte im Abteil erster Klasse bis... Сколько стоит билет в вагоне первого класса до... Wie viel kostet eine Fahrkarte im Abteil erster Klasse bis... Wann fährt der Zug nach... Когда отправляется поезд на... Wann fährt der Flug nach... Von welchem Bahnsteig? С какой платформы? Von welchem Bahnsteig? Wie komme ich zum Bahnsteig Nummer? Как пройти на платформу номер? Wie komme ich zum Bahnsteig Nummer? Wann kommt der Zug in Moskau an? Когда поезд прибывает в Москву? Wann kommt der Zug in Moskau an? Wann fährt der Zug Nummer ab? Когда отходит поезд номер? Wann fährt der Zug Nummer ab? Wie lange fährt man bis Wien? Сколько часов поезд идет до Вены? Wie lange fährt man bis Wien? Da ist meine Fahrkarte. Вот мой билет. Da ist meine Fahrkarte. Bitte zeigen Sie mir meinen Platz. Покажите, пожалуйста, мое место. Bitte zeigen Sie mir meinen Platz. Wie viel Zeit ist noch bis zum Abfahrt? Сколько осталось до отхода поезда? Wie viel Zeit ist noch bis zum Abfahrt? Wo ist der Speisewagen? Где вагон-ресторан? Wo ist der Speisewagen? Wo ist der Raucherwagen? Где вагон для курящих? Wo ist der Raucherwagen? Bringen Sie mir bitte eine Tasse Tee. Принесите, пожалуйста, чашку чая. Bringen Sie mir bitte eine Tasse Tee. Bringen Sie mir bitte ein Glas Wasser. Принесите, пожалуйста, стакан воды. Bringen Sie mir bitte ein Glas Wasser. Welche Station kommt als nächste? Какая следующая станция? Welche Station kommt als nächste? Wie lange hält der Zug hier? Сколько минут стоянка поезда? Wie lange hält der Zug hier? Теплоход. Schiff. Wo ist der Binnenhafen? Где речной вокзал? Wo ist der Binnenhafen? Wo ist der Überseehafen? Где морской вокзал? Wo ist der Überseehafen? Was kostet eine Fahrkarte erster Klasse nach? Сколько стоит билет первого класса до? Was kostet eine Fahrkarte erster Klasse nach? Wann fährt das Schiff nach Hamburg ab? Когда отплывает теплоход в Гамбург? Wann fährt das Schiff nach Hamburg ab? Wann kommt das Schiff in Odessa an? Когда прибывает теплоход в Одессу? Wann kommt das Schiff in Odessa an? Läuft das Schiff an? Заходит ли теплоход в? Läuft das Schiff an? Wie lange liegt das Schiff im Hafen? Сколько теплоход стоит в порту? Wie lange liegt das Schiff im Hafen? Wo ist meine Kajüte? Где моя каюта? Wo ist meine Kajüte? Wo ist das Restaurant? Где ресторан? Wo ist das Restaurant? Wo ist das WC? Где туалет? Wo ist das WC? Wo ist das Rettungsboot? Где спасательная шлюпка? Wo ist das Rettungsboot? Wie komme ich an Deck? Как пройти на палубу? Wie komme ich an Deck? Wann gibt es Frühstück? Когда завтрак? Wann gibt es Frühstück? Wann gibt es Mittagessen? Когда обед? Wann gibt es Mittagessen? Wann kommen wir in Rostock an? Когда мы приходим в Росток? Wann kommen wir in Rostock an? Wann kann man an Land gehen? Когда можно сойти на берег? Wann kann man an Land gehen? Wo kann man zollfreie Waren kaufen? Где можно купить товары, не облагаемые пошлиной? Wo kann man zollfreie Waren kaufen? Ich muss einen Funkspruch aufgeben. Мне нужно отправить радиограмму. Ich muss einen Funkspruch aufgeben. Ich möchte den Kapitän sprechen. Я хотел бы поговорить с капитаном. Ich möchte den Kapitän sprechen. Ich werde seekrank. Меня укачивает. Ich werde seekrank. Mir wird schlecht. Мне плохо. Mir wird schlecht. Kann ich etwas gegen Seekrankheit bekommen? Вы не можете дать мне что-нибудь от морской болезни? Kann ich etwas gegen Seekrankheit bekommen? Автомобиль. Auto. Hier ist meine Registrierkarte. Вот моя регистрационная карта. Hier ist meine Registrierkarte. Hier ist die internationale Fahrerlaubnis. Вот мои международные водительские права. Hier ist die internationale Fahrerlaubnis. Hier sind meine Fahrzeugpapiere. Вот мои документы на машину. Hier sind meine Fahrzeugpapiere. Kann man hier ein Auto mieten? Можно ли здесь взять на прокат машину? Kann man hier ein Auto mieten? Wo kann ich parken? Где можно поставить машину? Wo kann ich parken? Muss man hier für das Parken bezahlen? Это платная стоянка? Muss man hier für das Parken bezahlen? Wie viel beträgt die Parkgebühr? Сколько стоит стоянка? Wie viel beträgt die Parkgebühr? Wie komme ich nach? Как доехать до? Wie komme ich nach? Zeigen Sie mir bitte auf der Karte, wo ich jetzt bin. Покажите, пожалуйста, на карте, где я нахожусь. Zeigen Sie mir bitte auf der Karte, wo ich jetzt bin. Bitte zeigen Sie mir den Weg nach. Покажите, пожалуйста, дорогу на... Bitte zeigen Sie mir den Weg nach... Wie viel Kilometer sind es bis nach? Сколько километров до? Wie viel Kilometer sind es bis nach? Wie komme ich auf die Fernstraße nach? Как попасть на шоссе? Wie komme ich auf die Fernstraße nach? Wohin führt diese Straße? Куда ведет эта дорога? Wohin führt diese Straße? Fahre ich hier richtig nach? Правильно ли я еду в? Fahre ich hier richtig nach? Wie fährt man nach? Как доехать до? Wie fährt man nach? Ist die Straße gut? Эта дорога хорошая? Ist die Straße gut? Wie lange braucht man bis? Сколько часов ехать до? Wie lange braucht man bis? Wie hoch ist die Straßenbenutzungsgebühr? Какой налог за проезд по дороге? Wie hoch ist die Straßenbenutzungsgebühr? Was kostet die Tunneldurchfahrt? Какой налог за проезд по туннелю? Was kostet die Tunneldurchfahrt? Gibt es in der Nähe eine Autoreparaturwerkstatt? Есть ли поблизости станция техобслуживания? Gibt es in der Nähe eine Autoreparaturwerkstatt? Gibt es in der Nähe eine Tankstelle? Где поблизости заправочная станция? Gibt es in der Nähe eine Tankstelle? Das Benzin ist alle. Кончился бензин. Das Benzin ist alle. Ist hier Selbstbedienung? Здесь самообслуживание? Ist hier Selbstbedienung? Was kostet ein Liter Benzin? Сколько стоит литр бензина? Was kostet ein Liter Benzin? Den Tank voll bitte. Полный бак, пожалуйста. Den Tank voll bitte. 30 Liter Benzin, Dieselöl bitte. 30 литров бензина, дизельного топлива, пожалуйста. 30 Liter Benzin, Dieselöl, bitte. Machen Sie bitte auch den Reservekanister voll. Налейте канистру, пожалуйста. Machen Sie bitte auch den Reservekanister voll. Prüfen Sie bitte den Ölstand. Проверьте, пожалуйста, масло. Prüfen Sie bitte den Ölstand. Prüfen Sie bitte den Reifendruck. Проверьте, пожалуйста, давление в шинах. Prüfen Sie bitte den Reifendruck. Prüfen Sie bitte die Bremsen. Проверьте, пожалуйста, тормоза. Prüfen Sie bitte die Bremsen. Waschen Sie bitte den Wagen. Помойте, пожалуйста, машину. Waschen Sie bitte den Wagen. Putzen Sie bitte die Windschutzscheibe. Помойте, пожалуйста, переднее стекло. Putzen Sie bitte die Windschutzscheibe. Wechseln Sie den Reifen aus. Поставьте новую покрышку. Wechseln Sie den Reifen aus. Füllen Sie destilliertes Wasser in Akku nach. Долейте дистиллированной воды в аккумулятор. Füllen Sie destilliertes Wasser in Akku nach. Wie viel kostet es? Сколько это стоит? Wie viel kostet es? Ich hatte eine Panne unterwegs. У меня была авария в пути. Ich hatte eine Panne unterwegs. В городе. in der Stadt. Поиски нужного адреса. Verzeihung, wie komme ich ins Zentrum? Простите, как мне пройти в центр? Verzeihung, wie komme ich ins Zentrum? Verzeihung, wie komme ich zur Straße? Простите, как мне пройти до улицы? Verzeihung, wie komme ich zur Straße? Wie komme ich zum Bahnhof? Простите, как мне пройти к вокзалу? Wie komme ich zum Bahnhof? Wie komme ich zum Flughafen? Простите, как мне проехать в аэропорт? Wie komme ich zum Flughafen? Wie komme ich zur Universität? Как мне пройти к университету? Wie komme ich zur Universität? Wie komme ich zum Museum? Как мне пройти к музею? Wie komme ich zum Museum? Können Sie mir bitte sagen, wie ich komme? Скажите, пожалуйста, как мне пройти туда-то? Können Sie mir bitte sagen, wie ich komme? Ich kenne den Weg nicht. Я не знаю дороги. Ich kenne den Weg nicht. Können Sie mir den Weg auf dem Stadtplan zeigen? Вы не можете показать мне дорогу на плане города? Können Sie mir den Weg auf dem Stadtplan zeigen? Kann man zu Fuß zum Bahnhof gehen? Можно дойти пешком до вокзала? Kann man zu Fuß zum Bahnhof gehen? Wie komme ich am besten, am schnellsten zum Bahnhof? Как мне лучше, быстрее добраться до вокзала? Wie komme ich am besten, am schnellsten zum Bahnhof? Ist es weit von hier? Это далеко отсюда? Ist es weit von hier? Ist es weit zu Fuß? Это далеко пешком? Ist es weit zu Fuß? Kann ich dorthin mit dem Bus fahren? Можно ли доехать туда на автобусе? Kann ich dorthin mit dem Bus fahren? Kann ich dorthin mit der Straßenbahn fahren? Можно ли доехать туда на трамвае? Kann ich dorthin mit der Straßenbahn fahren? Kann ich dorthin mit der U-Bahn fahren? Можно ли доехать туда на метро? Kann ich dorthin mit der U-Bahn fahren? Wo bin ich jetzt? Wo befinde ich mich jetzt? Где я сейчас нахожусь? Wo bin ich jetzt? Wo befinde ich mich jetzt? Welche Straße ist das hier? Что это за улица? Welche Straße ist das hier? Wie heißt diese Straße? Как называется эта улица? Wie heißt diese Straße? Wie heißt dieser Platz? Как называется эта площадь? Wie heißt dieser Platz? Wie heißt diese Brücke? Как называется этот мост? Wie heißt diese Brücke? Ich habe mich verlaufen. Я заблудился. Ich habe mich verlaufen. Ich suche die Straße. Я ищу такую-то улицу. Ich suche die Straße. Ich suche den Platz. Я ищу такую-то площадь. Ich suche den Platz. Das ist ziemlich weit. Это довольно далеко. Das ist ziemlich weit. Das ist in der Nähe. Это рядом, поблизости. Das ist in der Nähe. Ich bin hier leider fremd. Я, к сожалению, сам плохо знаю этот район. Ich bin hier leider fremd. Geradeaus und dann nach links, nach rechts. Прямо, а затем налево, направо. Geradeaus und dann nach links, nach rechts. Gehen Sie die erste Straße nach links. Поверните по первой улице налево. Gehen Sie die erste Straße nach links. Ich zeige es Ihnen. Я вам покажу. Ich zeige es Ihnen. Ich komme mit. Я пойду с вами. Я вас провожу. Ich komme mit. Da nehmen Sie am besten die U-Bahn. Лучше всего вам ехать на метро. Da nehmen Sie am besten die U-Bahn. Автобус, метро. Bus, U-Bahn. Wo ist die nächste Bushaltestelle? Где ближайшая остановка автобуса? Wo ist die nächste Bushaltestelle? Wo ist die nächste U-Bahn-Station? Где ближайшая остановка метро? Wo ist die nächste U-Bahn-Station? Mit welchem Bus komme ich zum Bahnhof? На каком автобусе я могу доехать до вокзала? Mit welchem Bus komme ich zum Bahnhof? Mit welcher Straßenbahn komme ich zum Theater, zum Zoo? На каком трамвае я могу доехать до театра, зоопарка? Mit welcher Straßenbahn komme ich zum Theater, zum Zoo? Ich möchte zur Universität. Я хочу доехать до университета. Ich möchte zur Universität. Welchen Bus muss ich nehmen? На какой автобус мне сесть? Welchen Bus muss ich nehmen? Fährt dieses Bus bis zum Zoo? Этот автобус идет до зоопарка. Fährt dieser Bus bis zum Zoo? Wo kann ich Fahrscheine lösen? Где я могу купить билет? Wo kann ich Fahrscheine lösen? Wie viel kostet eine Fahrt mit der U-Bahn? Сколько стоит проезд на метро? Wie viel kostet eine Fahrt mit der U-Bahn? Wie viel kostet eine Busfahrt bis? Сколько стоит билет на автобус до? Wie viel kostet eine Busfahrt bis? Muss ich auch für den Koffer bezahlen? За чемодан нужно платить? Muss ich auch für den Koffer bezahlen? Wo kann ich eine Monatskarte kaufen? Где можно купить месячный проездной билет? Wo kann ich eine Monatskarte kaufen? Wie viele Haltestellen, Stationen sind es bis? Сколько остановок, станций до? Wie viele Haltestellen, Stationen sind es bis? Muss ich umsteigen? Мне нужно делать пересадку. Muss ich umsteigen? Wo muss ich aussteigen? Где мне выходить? Wo muss ich aussteigen? Wo muss ich umsteigen? Где мне делать пересадку? Wo muss ich umsteigen? Wo ist die nächste Haltestelle? Где следующая остановка? Wo ist die nächste Haltestelle? Welche ist die nächste Haltestelle? Какая следующая станция? Welche ist die nächste Haltestelle? Wie heißt diese Station? Как называется эта станция? Wie heißt diese Station? Sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn ich aussteigen muss. Предупредите, пожалуйста, когда мне выходить. Sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn ich aussteigen muss. Ich habe meinen Fahrschein verloren. Я потерял билет. Ich habe meinen Fahrschein verloren. Wie viel muss ich zahlen? Сколько я должен заплатить? Wie viel muss ich zahlen? Würden Sie mich bitte durchlassen? Позвольте мне пройти. Würden Sie mich bitte durchlassen? Gestatten Sie bitte? Разрешите. Gestatten Sie bitte? Steigen Sie jetzt aus? Вы выходите? Steigen Sie jetzt aus? Такси. Такси. Wo kann ich ein Taxi bekommen? Где я могу взять такси? Wo kann ich ein Taxi bekommen? Ist hier Taxistand in der Nähe? Есть ли поблизости стоянка такси? Ist hier Taxistand in der Nähe? Sind Sie frei? Вы свободны? Sind Sie frei? Zum Bahnhof bitte. На вокзал, пожалуйста. Zum Bahnhof bitte. Zum Hotel. В гостиницу. Zum Hotel. Zum Flughafen. В аэропорт. Zum Flughafen. Zur russischen Botschaft. В русское посольство. Zur russischen Botschaft. Zu dieser Adresse. По этому адресу. Zu dieser Adresse. Ich bin sehr in Eile. Я очень спешу. Ich bin sehr in Eile. Warten Sie auf mich bitte. Подождите меня, пожалуйста. Warten Sie auf mich bitte. Nach rechts, nach links, geradeaus. Направо, налево, прямо. Nach rechts, nach links, geradeaus. Halten Sie bitte hier an. Остановите здесь, пожалуйста. Halten Sie bitte hier an. Was bekommen Sie? Сколько с меня? Was bekommen Sie? В гостинице. Im Hotel. Размещение. In welchem Hotel steigen wir ab? В какой гостинице мы остановимся? In welchem Hotel steigen wir ab? Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Где хорошая гостиница? Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Ich möchte in einem Hotel wohnen. Мне нужна гостиница. Ich möchte in einem Hotel wohnen. Wo befindet sich das Hotel? Где находится гостиница? Wo befinden sich das Hotel? Wie komme ich zum Hotel? Как проехать в гостиницу? Wie komme ich zum Hotel? Reservieren Sie bitte ein Einzelzimmer. Забронируйте, пожалуйста, номер. Reservieren Sie bitte ein Einzelzimmer. Mein Name ist... Моя фамилия... Mein Name ist... Für mich ist ein Zimmer bestellt worden. Для меня забронирован номер. Für mich ist ein Zimmer bestellt worden. Ich habe ein Zimmer brieflich bestellt. Я забронировал номер письмом. Ich habe ein Zimmer brieflich bestellt. Ich habe ein Zimmer telefonisch bestellt. Я забронировал номер по телефону. Ich habe ein Zimmer telefonisch bestellt. Hier ist die Bestätigung. Вот подтверждение. Hier ist die Bestätigung. Da ist mein Pass. Вот мой паспорт. Da ist mein Pass. Helfen Sie mir bitte, das Formular auszufüllen. Помогите мне, пожалуйста, заполнить бланк. Helfen Sie mir bitte, das Formular auszufüllen. Wann kann ich meinen Pass wieder abholen? Когда я смогу получить свой паспорт обратно? Wann kann ich meinen Pass wieder abholen? Ich möchte ein Einbettzimmer. Мне нужен одноместный номер. Ich möchte ein Einbettzimmer. Wir möchten ein Zweibettzimmer. Нам нужен двухместный номер. Wir möchten ein Zweibettzimmer. Hat das Zimmer eine Klimaanlage? Есть ли в номере кондиционер? Hat das Zimmer eine Klimaanlage? Hat das Zimmer ein Fernsehgerät? Есть ли в номере телевизор? Hat das Zimmer ein Fernsehgerät? Hat das Zimmer ein Telefon? Есть ли в номере телефон? Hat das Zimmer ein Telefon? Ich hätte gern ein Einzelzimmer. Мне нужен номер на одного. Ich hätte gern ein Einzelzimmer. Ich hätte gern ein Doppelzimmer. Мне нужен номер на двоих. Ich hätte gern ein Doppelzimmer. Ich möchte ein Zimmer mit Bad. Мне нужен номер с ванной. Ich möchte ein Zimmer mit Bad. Ich möchte ein Zimmer nach vorn. Мне нужен номер с окнами на улицу. Ich möchte ein Zimmer nach vorn. Ich möchte ein Zimmer im Erdgeschoss. Мне нужен номер на первом этаже. Ich möchte ein Zimmer im Erdgeschoss. Ich möchte ein Zimmer mit Balkon. Мне нужен номер с балконом. Ich möchte ein Zimmer mit Balkon. Ich bleibe voraussichtlich nur eine Nacht. Я пробуду, вероятно, только одну ночь. Ich bleibe voraussichtlich nur eine Nacht. Ich bleibe 3 Tage. Я пробуду, вероятно, 3 дня. Ich bleibe 3 Tage. Ich bleibe eine Woche. Я пробуду, вероятно, 1 неделю. Ich bleibe eine Woche. Ich weiß noch nicht. Я пока не знаю. Ich weiß noch nicht. Was kostet das Zimmer für eine Nacht? Сколько стоит номер за сутки? Was kostet das Zimmer für eine Nacht? Was kostet das Zimmer pro Woche? Сколько стоит номер за неделю? Was kostet das Zimmer pro Woche? Wie viel kostet das für Kinder? Сколько он стоит для детей? Wie viel kostet das für Kinder? Wo und wann kann man hier frühstücken? Где и когда у вас завтрак? Wo und wann kann man hier frühstücken? In welchem Stockwerk ist mein Zimmer? На каком этаже мой номер? In welchem Stockwerk ist mein Zimmer? Hat das Zimmer ein Fernsehgerät? Есть ли в номере телевизор? Hat das Zimmer ein Fernsehgerät? Kann ich mir das Zimmer ansehen? Можно посмотреть номер? Kann ich hier das Zimmer ansehen? Nein, danke. Нет, спасибо. Nein, danke. Dieses Zimmer gefällt mir nicht. Passt mir nicht. Мне номер не нравится, не подходит. Dieses Zimmer gefällt mir nicht. Passt mir nicht. Ich nehme das Zimmer. Я согласен. Беру номер. Ich nehme das Zimmer. Haben Sie ein billigeres Zimmer? Есть ли номер подешевле? Haben Sie ein billigeres Zimmer? Haben Sie ein besseres Zimmer? Есть ли номер получше? Haben Sie ein besseres Zimmer? Haben Sie ein ruhigeres Zimmer? Есть ли номер потише? Haben Sie ein ruhigeres Zimmer? Wann kann man in Ihrem Hotel die Rechnung begleichen? Когда в вашей гостинице расчетный час? Wann kann man in Ihrem Hotel die Rechnung begleichen? Vorauszahlung oder bei Abreise? Оплата вперед или при отъезде? Vorauszahlung oder bei Abreise? Den Schlüssel bitte. Zimmer, Nummer. Дайте мне, пожалуйста, ключ от номера. Den Schlüssel bitte. Zimmer, Nummer. Bringen Sie bitte mein Gepäck auf mein Zimmer. Отнесите, пожалуйста, мои вещи в номер. Bringen Sie bitte mein Gepäck auf mein Zimmer. Обслуживание. Hotel Service. Hat das Hotel ein Restaurant? В гостинице есть ресторан? Hat das Hotel ein Restaurant? Hat das Hotel eine Poststelle? В гостинице есть почта? Hat das Hotel eine Poststelle? Hat das Hotel ein Telefon? В гостинице есть телефон? Hat das Hotel ein Telefon? Hat das Hotel einen Friseur? В гостинице есть парикмахерская? Hat das Hotel einen Friseur? Wo ist das Restaurant? Где ресторан? Wo ist das Restaurant? Wo ist der Fahrstuhl? Где лифт? Wo ist der Fahrstuhl? Wo ist das Servicebüro? Где бюро обслуживания? Wo ist das Servicebüro? Wo ist die Wechselstelle? Где обмен валюты? Wo ist die Wechselstelle? Wo darf ich meinen Wagen parken? Где я могу поставить свою машину? Wo darf ich meinen Wagen parken? Darf man das im Tresor lassen? Можно оставить это в сейфе. Darf man das im Tresor lassen? Schicken Sie bitte ein Zimmermädchen. Пришлите, пожалуйста, горничную. Schicken Sie bitte ein Zimmermädchen. Brauchen Sie mich noch? Я вам еще нужен? Brauchen Sie mich noch? Bringen Sie bitte ein Handtuch. Принесите, пожалуйста, полотенце. Bringen Sie bitte ein Handtuch. Bringen Sie bitte eine Bettdecke. Принесите, пожалуйста, одеяло. Bringen Sie bitte eine Bettdecke. Bringen Sie bitte einen Aschenbecher. Принесите, пожалуйста, пепельницу. Bringen Sie bitte einen Aschenbecher. Bringen Sie bitte eine Flasche Mineralwasser. Принесите, пожалуйста, бутылку минеральной воды. Bringen Sie bitte eine Flasche Mineralwasser. Ich habe kein kaltes Wasser in meinem Zimmer. В моем номере нет холодной воды. Ich habe kein kaltes Wasser in meinem Zimmer. In meinem Zimmer ist die Steckdose nicht in Ordnung. В моем номере розетка не в порядке. In meinem Zimmer ist die Steckdose nicht in Ordnung. Welche Stromspannung haben Sie? Какое здесь напряжение? Welche Stromspannung haben Sie? Ich kann die Tür nicht öffnen. Я не могу открыть дверь. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ich kann das Fenster nicht schließen. Я не могу закрыть окно. Ich kann das Fenster nicht schließen. In meinem Zimmer ist eine Birne durchgebrannt. В моем номере перегорела лампочка. In meinem Zimmer ist eine Birne durchgebrannt. Ich möchte meine Sachen reinigen lassen. Прошу эти вещи почистить. Ich möchte meine Sachen reinigen lassen. Ich möchte meine Sachen aufbügeln lassen. Прошу эти вещи выгладить. Ich möchte meine Sachen aufbügeln lassen. Ich möchte meine Sachen waschen lassen. Прошу эти вещи выстирать. Ich möchte meine Sachen waschen lassen. Wann wird es fertig sein? Когда будет готово? Wann wird es fertig sein? Wecken Sie mich bitte um 7 Uhr morgens. Разбудите меня, пожалуйста, в 7 часов утра. Wecken Sie mich bitte um 7 Uhr morgens. Ist kein Anruf für mich? Мне не звонили? Ist kein Anruf für mich? Ist Post für mich gekommen? Мне нет писем. Ist Post für mich gekommen? Hat jemand nach mir gefragt? Меня не спрашивали? Hat jemand nach mir gefragt? Ich erwarte Gäste. Я жду гостей. Ich erwarte Gäste. Ich erwarte Besuch. Ко мне должны прийти. Ich erwarte Besuch. Sagen Sie, dass ich bald zurückkomme. Скажите, что я скоро вернусь. Sagen Sie, dass ich bald zurückkomme. Wenn jemand nach mir fragen sollte, sagen Sie, dass ich im Restaurant bin. Если меня будут спрашивать, я в ресторане. Wenn jemand nach mir fragen sollte, sagen Sie, dass ich im Restaurant bin. In welchem Zimmer wohnt Herr? В каком номере живет господин? In welchem Zimmer wohnt Herr? Kann ich bei Ihnen Theaterkarten bestellen? У вас можно заказать билеты в театр? Kann ich bei Ihnen Theaterkarten bestellen? Hier ist meine Gästekarte. Вот моя визитка. Hier ist meine Gästekarte. Отъезд. Abfahrt. Wann fährt der Bus zum Flughafen? Когда отходит автобус до аэропорта? Wann fährt der Bus zum Flughafen? Wann fährt der Bus zum Bahnhof? Когда отходит автобус до железнодорожного вокзала? Wann fährt der Bus zum Bahnhof?